Lektion 6. Übung I, B. Stellen. Die Pläne. Das Bett. Legen. Die Idee. Hängen. Am besten. Wenig. Gäste. Spät. Stehen.